Bald ging alles zur Ruhe. Nur zwei Wächter saßen noch am Feuer. Davon legte sich der eine auch noch um und der andere drehte mir den Rücken zu. Nach einer halben Stunde etwa war ich sicher, dass außer den ziemlich weit von mir entfernten Wachen, Winnetou und mir, alles schlief. Ich dachte an den geheimnisvollen Indianer Colma Pushi. Ob er sich noch in der Nähe aufhielt? Da gab es hinter mir eine leise, langsame Bewegung. Ein Kopf schob sich an den meinigen heran und dann flüsterte eine Stimme. Hier ist Colma Pushi. Mein Bruder, bleibe ganz ruhig. Wie kann ich euch helfen? Colma Pushi möge noch warten. Hier ist nicht der rechte Ort für eine Befreiung. Es genügt, dass er in der Nähe bleibt. Ich weiß einen passenden Ort. Aber werden euch die Männer dorthin folgen? Sie kennen die Gegend nicht und müssen sich unserer Führung anvertrauen. So möge mein Bruder West-Südwest bis zum Binsenbach und auf der anderen Seite, an diesem Strom auf, West-Nordwest reiten. Wenn er die Felsen erreicht hat, findet er mehrere Quellen. Die nördlichste davon ist der Ort, wo ihr lagern sollt. Gut, ich werde diese Quelle finden. Ich danke meinem roten Bruder. Colma Pushi zieht sich jetzt zurück. Heute Abend sehen wir uns wieder. An dem Räuspern Winnetous erkannte ich, dass ihm der Besuch Colma Pushis nicht entgangen war. Ich antwortete ihm auf die gleiche Weise. Wir wussten nun, dass sich unsere Lage bald ändern würde. Der geheimnisvolle Indianer wurde immer rätselhafter. Abgesehen davon, dass er fast geläufig Englisch sprach, hatte er sich der Ausdrücke West-Südwest und West-Nordwest bedient, was mir noch bei keinem Indianer vorgekommen war. Ließ das auf einen früheren, engeren Umgang mit den Weißen schließen? Am nächsten Morgen verteilten die Banditen unsere gesamte Ausrüstung unter sich. Der ehrenwerte Mr. Reddy eignete sich die Silberbüchse Winnetous und den Hengst Ilchi an. Den anderen Rapphengst, den von Old Shatterhand, könnt ihr bekommen, Mr. Webble. Danke sehr, ich mag ihn nicht. Ich nehme lieber das Pferd vom Häuptling der Osetschen. Wie ihr wollt. Dann werden wir jetzt aufbrechen. Bindet die Gefangenen auf die Pferde. Die Hände vorn zusammen, damit sie die Zügel halten können. Und ihr bringt jetzt die Beutepferde her. Ich freute mich schon auf die nun beginnende Vorstellung. Unsere braven Hengste litten ja keinen fremden Menschen im Sattel. Zunächst einmal ging Apanatschkas Rotschimmel mit seinem neuen Reiter durch und es dauerte eine ganze Weile, bis der gute Mann fluchend und stöhnend wieder zurückkam. Und danach führten Winnetous Ilchi und mein Hatatitla mit Mr. Reddy und einem anderen Burschen einige Kunststückchen vor. Ich kann euch sagen, das Herz lachte einem im Leibe. Zweimal, dreimal versuchten es die beiden Männer und jedes Mal wurden sie prompt auf die Erde befördert. Old Webble konnte seine Schadenfreude nicht länger zurückhalten. Nun wisst ihr wohl, Mr. Reddy, warum ich den schwarzen Teufel nicht haben wollte. Diese Rappen sind so dressiert, dass sich auch der beste Reiter der Welt keine Minute auf ihnen halten kann. Warum sagt ihr mir das jetzt erst? Verdammt nochmal! Wollt ihr mir doch eure Reitkünste mal ansehen? Ist klar! Der Satan soll euch holen! Was machen wir mit den Viechern? Rate euch, setzt einstweilen ihre früheren Besitzer drauf. Nur so könnt ihr euch Ärger mit den Vierbeinern ersparen. Wie ihr meint, Mr. Webbe. Machen wir es so. Aber nun los endlich! Genug Zeit verloren! Der Anführer der Bande, Mr. Reddy, ritt anfangs noch an meiner Seite, dann überließ er mir die Führung ganz. Hinter dem Rücken Mr. Cutters vertraute er mir an, dass er nicht daran dächte, dem alten Webbel dabei behilflich zu sein, mich um die Ecke zu bringen, wenn ich ihn tatsächlich zu dem Fundort des Goldes bringen würde. Natürlich vertraute ich dem Tramp nicht eine Sekunde. Wie er seinen Spießgesellen jederzeit verraten würde, so würde er auch mir gegenüber sein Wort nicht halten und uns alle zu gegebener Zeit über den Haufen schießen, um unbequeme Mitwisser seines Goldfundes zu beseitigen. Na, am Eichhörnchenbach gab es ja überhaupt gar kein Gold. Wir waren scharf geritten und nun in eine wasserreiche Gegend der Prärie gekommen, wo es öfter Gruppen von Bäumen und Büschen gab. Plötzlich tauchte hinter einer solchen Buschgruppe ein einzelner Reiter auf. Kolmar Puschi. Er wollte uns zeigen, dass er auf dem Platz sei. Haben meine Brüder vielleicht einen Krieger gesehen, der einen Sattel trägt und sein Pferd sucht, das ihm in dieser Nacht entflohen ist? Er ist mein Gefährte. Auch eine Rothaut? Muss ein tüchtiger Kerl sein, ist klar. Hast du noch mehr Leute bei dir? Nein. Zu welchem Stamm gehört ihr zwei denn? Zu keinem. Also ausgestoßene Lumpengesinde. Na, ich will großmütig sein und euch helfen. Ja, wir haben deinen Kameraden gesehen. Wo? So ungefähr 2 Meilen hinter uns. Du brauchst nur auf unserer Fährte zurückzureiten. Er hat uns nach dir gefragt. Welche Worte hat der Krieger da gesagt? Er fragte, ob wir nicht den stinkigen roten Hund gefunden hätten, den das Ungeziefer durch die Prärie treibt. Das Bleichgesicht hat den Krieger falsch verstanden. Falsch verstanden? Wie soll er denn gesagt haben? Ob die Weißen nicht den Hund gesehen haben, der das stinkende Ungeziefer durch die Prärie treibt. So werden die Worte gewesen sein. Und der Hund wird das Ungeziefer finden. Verfluchte Rothaut. Was mag der Kerl gemeint haben? Na, nicht weiter wichtig, die Rothaut. Der Alte sollte sich noch wundern, wie wichtig diese Begegnung für ihn gewesen war.